Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasse am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mal schauen, was ich heute so alles dabei habe. Da wäre chilenischer Elektro, der irgendwie an Kraftwerk erinnert, zum einen. Dann wäre da noch quietschbunter und auch geremixter Elektropop aus Japan. Und außerdem gibt es auch noch ein paar herbstliche Stücke von Ambient bis Lo-Fi, beziehungsweise irgendwo dazwischen. So viel schon mal vorab zur musikalischen Spannweite, die euch in der nächsten Stunde erwartet. Los geht's mit einer 16-köpfigen Indie-Folk-Band aus Schottland. The Second Hand Marching Band, um genau zu sein. We Will Convince You heißt ihre aktuelle EP und genauso heißt auch der Opener ihres Mini-Albums. Viel Spaß! So you think you are very sad? We're here to convince you otherwise. You think you've read all you can read. Politics has left you dissatisfied. I don't want to change your mind. It's the last thing on my kissing the ground for security. You know change is necessary. You know that change is necessary. Apologies, but there is no answer. Every one of us is rotting away. So let's spend our time on dancing. Let's spend our money on nothing. You can travel through here and not change at all. When I picked up my lover from the station, she said she'd seen it all. Homestead, and I shook till I dropped, said she. I will make you a homestead, darling. If you do a little dance with me, you can travel through here and not change at all. Well, I picked up my lover from the station. She said she'd seen it all. Tallest buildings, smallest homesteads. And I shook till I dropped, said she. To be free, a bond, a union, a pact between the words we make, truth or lies. Sometimes it's just our lifeline. We hold hands and walk straight through the ties and chains and ticket styles. Two fingers for hoping we'd fail, and two hands holding the final nail. The Second Hand Marching Band mit We Will Convince You von ihrer gleichnamigen EP. Also mich haben die 16 Schotten durchaus überzeugt, vielleicht euch ja auch. Manchmal erinnert mich das Ganze an Bands wie Efterklang, manchmal auch an Beirut und ganz so falsch liege ich damit, glaube ich, auch nicht. Das wird auch beim nächsten Stück klar, aber erstmal will ich das eben Gehörte abhaken. We Will Convince You erschien im September im Eigenverlag und zwar bei der Musikplattform Bandcamp. Downloads gibt's zum Pay-What-You-Want-Preis und wer will, kann auch eine von 100 limitierten CDs ergattern. Links wie immer im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Und jetzt, wie versprochen, noch ein Stück der 16 Schotten, A Dance to Half Death von der Secondhand Marching Band. Das Stück findet ihr ebenfalls per Zahl-was-du-willst-Methode. Und zwar auf dem 2010er Album Compendium. I saw one. I wanted to see the first time that I would, and you spoke to me. I swear you were angry, but I disagreed with the plan you had in mind when you said you believed it was peace for our time. As Burke, you stood thinking only what you had to gain. An out and out mistake when you feel sympathy pain. I loved her too much to understand that way when you just sought to protect her. But my love will release her either way. So I write down the words that I want to say, and I throw to the reptiles below as if they care. Is it love you feel, or are you just afraid to change our circumstances suited you until today? You pay you always get rid of me. I know your game, and you know I'm angry. And I say peace comes first, I say peace comes first this time. But you do a dance half dead and say, I want to smile at the camera. think of me when you go to sleep. Vier Jungs aus North Dakota, die Wild Hands, hier mit ihrer aktuellen Download-Single Colorado. Banjos and Geats whip up some honest songs about Colorado, old shoes, boomerangs and more. Mit diesen knappen, aber durchaus auch zutreffenden Worten beschreibt sich die Band auf der eigenen Facebook-Seite. Das eben gehörte Stück sowie auch zwei weitere Download-Singles findet ihr bei Bandcamp, wo ihr auch die nächste Musik finden könnt. Die kommt von Tusker. Wir hören Che. People, how they know. sail on. Irgendwo zwischen Lo-Fi, Garage, Dream-Pop und Punk lassen sich Tusk Her einordnen. Ein sympathisches Duo aus Pennsylvania, USA. Und da bleiben wir auch bei einem Duo. Wir kommen zu einem weiteren und wir bleiben auch verträumt. Und zwar geht's dafür mit einem großen Sprung nach Japan zum wunderbaren Mimi Records Netlabel. Eine der aktuellen Veröffentlichungen dort kommt von The Boys Age. Das sind Kazunari Muto und Takamasa Kobayashi. Wir hören ihr Stück Nameless hier. Thank you. 시계니 고개 온다리를 네가 지나서라고 독감수 밤에 네가 내 시계니 서울의 오토지를 번호 도시로 나와 내일의 시야 가오는 다미노 유토피아 답이 깃듯하진 후 디스토피아 여기서 후고에 Face Russian 여기서 후고에 Experimenteller Folk aus dem Nordosten der USA, aus Providence. Moni war das mit dem Song Chocolate von der Photos from That Summer EP. Welche Fotos, welches Sommers der junge Amerikaner da besingt, ist zwar ungewiss, aber ich tippe mal auf diesen, denn die EP erschien erst im Juli. Es ist noch gar nicht so lange her, dass auch eine neue EP von Moni erschien. Dream Cycle heißt sie, ebenfalls folkig mit elektroakustischen Elementen. Field Recordings sind auch dabei und auch wieder ziemlich verträumter Gesang. Wir hören Lines of Iron. Whoa, you are the beside these lines of iron. Lines of Iron von Moni. Dream Cycle heißt seine im Oktober erschienene EP, die mit ihren wärmenden Klängen perfekt in den Herbst passt, finde ich. Links zu seiner Musik findet ihr im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Da ist auch bereits Ben Lovell alias Squento verlinkt. Auch seine Musik passt wunderbar in diese Jahreszeit. Ich hatte ihn auch schon vor ein paar Sendungen vorgestellt. Aber dieser Song muss jetzt einfach nochmal sein. Beziehungsweise der Song lief noch gar nicht, aber das Album habe ich schon mal vorgestellt. Jetzt kommt Parts 3 and 4 von seinem Every Night Draws the Same Crowd Album. Auch hier kommen experimentelle Folkklänge zum Vorschein, die sich innerhalb der nächsten 9 Minuten, so lang ist das Stück nämlich, in einen wirklich zauberhaft chaotischen Klangteppich verwandeln. Aber hört selbst. Squanto mit Parts 3 and 4. Thank you. The Story of Aoyagi, Let's Drive to Alaska, so heißt die Band, beziehungsweise Ein einsamer Mann. Dahinter steckt nämlich ein gewisser Chris Garcia aus Los Angeles. Er selbst bezeichnet seine Musik als Electronic Post-Rock, die sich stellenweise an Boards of Canada und auch an Jimmy Lavelle bzw. The Album Leaf orientiert, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Das eben gehörte Stück hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Vor über 5 Jahren erschien es auf dem Album A Bell and a Mirror, und zwar bei Muerte Pop, so heißt ein Netlabel, das es leider nicht mehr gibt, aber immer wieder ein Tipp ist. Und ich bin auch kürzlich erst wieder auf diese alte Veröffentlichung gestoßen, die ich schon damals ganz wunderbar fand. Glücklicherweise sind die Releases von Muerte Pop allesamt archiviert, und zwar da, wo sie hingehören, ins Internet Archive, hoffentlich dort auch für die Ewigkeit konserviert. Nun wird's bunt. Es kommen Afrobeats auf uns zu, die treffen auf 60s-Klänge und auch noch auf Disco-Sounds. Das wird spannend, und zwar bei Umoja. Wir hören Ghana Hima. You're about to shake it. You're about to shake it. You're about to shake it. Nigerian high life, Funk from Ghana, Mali Music, Caribbean Heat, it's all in the blender. Das schreibt das ungarische Netlabel Buddha Beats über das niederländische Produzentenduo Umuya. Palago heißt die aktuelle EP der Holländer, das leider die vorerst letzte digitale Veröffentlichung des Labels zu sein scheint. Ende September 2012, also schon über ein Jahr ist es her, dass diese EP bei Buddha Beats herauskam. Seitdem ist es wirklich sehr ruhig geworden. Hoffentlich kommt da bald mal wieder Neues aus dem Hause Buddha Beats. Aus Europa machen wir nun einen Sprung über den großen Teich rüber nach Südamerika, und zwar nach Chile, zum Pueblo Nuevo Netlabel. Dort erschien bereits im Sommer ein absolut empfehlenswertes Album. Das habe ich aber erst jetzt entdeckt. Transmission Machine von Gosne, der mit diesem Album wohl eine Hommage an Kraftwerk formulieren wollte. Wenn er das wollte, ist es ihm tatsächlich gelungen, finde ich. Das kann man zumindest aus dem Klang schließen, der stark an die deutschen Elektropioniere erinnert. Aber hört einfach mal selbst hinein. Wir hören VU Meter. Ready. Yeah. VU Meter von Gosne alias Eduardo Yanes Torres aus Chile, den man durchaus als die chilenische Version von Kraftwerk beschreiben kann, wenn man will. Seit 1984 macht Torres schon Musik, könnte also durchaus auch durch Kraftwerk inspiriert worden sein, schon damals. Auf jeden Fall spannend, diese interkontinentale musikalische Verknüpfung. Wer mehr vom Album Transmission Machine hören will, Links gibt's auf radiofrequency.net. Dort einfach mal nach der Frequency-Episode 74 Ausschau halten. So viele sind's mittlerweile nämlich schon geworden. Direkt im Player zur Sendung findet ihr dann auch den Link zum Album. Und damit werde ich mich auch schon wieder verabschieden, denn die Stunde ist fast rum. Ein Stück habe ich noch für euch. Das führt uns nach Japan zu Maltine Records. Ziemlich bunt sieht die Seite des Labels aus, wenn ihr sie euch anschauen wollt. Mit vielen Collagen aus Mangas und japanischer Popkultur insgesamt. Und genauso bunt klingt auch die durch Remixen nur so strotzende Albumliste des Labels. Ganz oben, da eben auch ganz aktuell, ist der japanische Produzent Tofu Beats und zum Schluss hören wir sein Stück All I Wanna Do hier im Osamu Anzai Dream Dub Remix. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut.